Institutionalisierte moralische Autorität. Organisationen und Institutionen, die gut ausgerichtet und wirklich prinzipienzentriert sind, haben institutionalisierte moralische Autorität. Die institutionelle Fähigkeit, durchgängig Qualität, vertrauensvolle Beziehungen zu den verschiedenen Interessengruppen und einen kontinuierlichen Fokus auf Effizienz, Schnelligkeit, Flexibilität und Marktfreundlichkeit zu produzieren. Hin und wieder mag das durch einen Einzelnen gestört werden, doch die Institution geht dann angemessen mit ihm um und bewegt sich weiter. In Ländern mit kulturell nachhaltigen Verfassungen, ob nun in schriftlicher oder mündlicher Form, sehen wir ständig institutionalisierte moralische Autorität. Ihre Führer handeln vielleicht nicht immer im Einklang mit der jeweiligen Verfassung. Doch diese Länder sind in der Lage, auf den Stärken der individuellen Führer aufzubauen und können sich darauf verlassen, dass die übrigen Regierungsmitglieder die Schwächen dieser Führer im Wesentlichen irrelevant machen. Bei Diktaturen und nicht gefestigten, sich gerade erst entwickelnden Demokratien hingegen, in denen noch kodependente, kulturell gebilligte Korruption herrscht, ist das anders. Natürlich können korrupte, diktatorische oder ichbezogene Führer selbst bei sehr viel institutionalisierter moralischer Autorität für eine gewisse Zeit großen Schaden anrichten. Gewöhnlich erholt die Institution oder Organisation sich jedoch. Die Macht liegt letztlich beim System, nicht bei den gewählten Volksvertretern oder den ernannten Bürokraten. Das System ist stärker als die individuellen Schwächen seiner Glieder. Deshalb lehrt die Marriott Corporation, dass zwar der Teufel im Detail steckt, der Erfolg aber in den Systemen. Vor kurzem habe ich J.W. Bill Marriott besucht, den Vorsitzenden von Marriott International, der weltweit größten Hotelkette. Bill und vor ihm sein Vater schufen eines der besten Unternehmen auf der Welt, und zwar nicht zuletzt durch die Einrichtung eines Kommunikationssystems, das das Wissen seiner Leute anzapft. Die größte Lektion, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe, ist: Man muss seinen Leuten zuhören, sagte er. Ich habe festgestellt, dass man Senior Manager braucht, die ihre Leute wirklich um sich versammeln, ihre Ideen erkunden und sich anhören, was sie zu sagen haben. Wenn man sich dann mit diesen Managern an einen Tisch setzt und ihnen zuhört, trifft man viel bessere Entscheidungen. Marriott erzählte mir, dass er das schon früh gelernt habe. Und zwar durch die Begegnung mit einem der berühmtesten Führer der Welt, dem amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Das College lag gerade erst hinter mir. Nach 6 Monaten in der Navy war ich über Weihnachten von der Supply Corps School nach Hause gekommen. Landwirtschaftsminister Ezra Taft Benson kam mit General Eisenhower auf unsere Farm. Eisenhower war unser Präsident und ich war Leutnant zur See. Draußen herrschte tiefer Frost. Mein Vater hatte aber Zielscheiben aufstellen lassen, zum Schießen. Also fragte er Eisenhower: Möchten Sie nach draußen gehen und schießen oder lieber am Kamin sitzen bleiben? Da wendete Eisenhower sich an mich. Was denken Sie, Leutnant? Selbst so viele Jahre später, als Marriott mir die Geschichte erzählte, war seine Verwunderung noch spürbar. Ich dachte: So hat er es also geschafft, bei seinen Verhandlungen und Gesprächen mit de Gaulle, Churchill, Marshall, Roosevelt, Stalin, Montgomery, Bradley und Patton. Er hat die goldene Frage gestellt. Was denken Sie? Also sagte ich: Herr Präsident, draußen ist es einfach zu kalt. Bleiben Sie lieber hier drinnen am Kamin. Marriott fügte hinzu, diese Lektion habe er nie vergessen. Das war ein wirklich bestimmender Augenblick für mich. Ich erinnere mich, dass ich danach dachte: Falls ich jemals Geschäftsmann werden sollte, werde ich diese Frage stellen. Und ich wette, dass ich dann ein paar sehr gute Informationen bekomme. Deshalb strukturierte Bill Marriott seine Hotelkette so, wie sie heute ist. Er schuf eine Unternehmenskultur, die zur Kommunikation nach oben und nach unten einlädt. Er hat erkannt, dass man durch die schlichte Frage »Was denken Sie?« sogar aus Leuten, die als Handarbeiter gelten, Wissensarbeiter machen kann, indem man ihnen zuhört und ihre Erfahrung und Weisheit respektiert. Abschließend sagte Marriott noch, »Mein Sohn John hatte in New York einmal mit einem Hotel zu tun, das wir kürzlich übernommen hatten. Als er in der Küche war, ging er zu einem der Mitarbeiter dort und sagte, »Wir haben da dieses Problem, was sollen wir Ihrer Ansicht nach tun?« Dem Mann stiegen die Tränen in die Augen. Er sagte, »Ich war 20 Jahre lang bei der alten Firma, aber bisher hat mich noch nie jemand nach meiner Meinung zu irgendetwas gefragt.«